Was wir am Christentum bekämpfen? Dass es die Starken zerbrechen will. Dass es ihren Mut entmutigen, ihre schlechten Stunden und Müdigkeiten ausnützen, ihre stolze Sicherheit in Unruhe und Gewissensnot verkehren will, dass es die vornehmen Instinkte giftig und krank zu machen versteht, bis sich ihre Kraft, ihr Wille zur Macht rückwärts kehrt, gegen sich selbst kehrt. Bis die Starken an den Ausschweifungen der Selbstverachtung und der Selbstmisshandlung zugrunde gehen. Solange man nicht die Moral des Christentums als Kapitalverbrechen am Leben empfindet, haben dessen Verteidiger gutes Spiel. Das Neue Testament ist das Evangelium einer gänzlich unvornehmen Art Mensch. Ihr Anspruch, mehr Wert zu haben, ja allen Wert zu haben, hat in der Tat etwas Empörendes, auch heute noch. Die Zeit kommt, wo wir dafür bezahlen müssen, 2 Jahrtausende lang Christen gewesen zu sein. Nietzsche.